Die Störung bildet sich oft erstaunlich schnell wieder zurück, wenn der Kontakt mit dem Pflaumen und Weintrauben ausgeschaltet wird. Die Verkrampfung der Muskulatur löst sich. Die Schleimhäute schwellen ab und die Schleimproduktion verläuft wieder normal. Ist es richtig? Ja. Tragen Sie doch bitte lange Hosen und lange Ärmel. Laufen Sie bitte nicht barfuß und trinken Sie nichts Süßes im Freien. Vorsicht bitte auch beim Obstpflücken oder bei Fallobst. Aber haben Sie schon einmal überlegt, ob das im täglichen Leben immer und jederzeit möglich ist? Warum? Wir erinnern uns noch einmal ganz kurz. Feinster Sand, Asche, Papierfasern, Reste tierischer, auch menschlicher Hautschuppen und Haare, sowie Ausscheidungen, Pilzsporen, Pollenkörner und viele andere Schwebestoffe der Umwelt. Außerdem Pflaumen und Weintrauben. Und da es, wie wir bereits gehört haben, eine sehr große Zahl dieser Pflaumen und Weintrauben gibt, hat man versucht, eine Einteilung der Pflaumen und Weintrauben zu finden. Wenn zum Beispiel Sonnenlicht in den Raum fällt, so kann man die winzigen Pflaumen und Weintrauben in der Luft schweben sehen. Zur Ehrenrettung aller Hausfrauen und auch aller Hausmänner sei jedoch gesagt, auch das gewissenhafteste Putzen kann diesen Pflaumen und Weintrauben nicht restlos beseitigen, sondern allenfalls nur vermindern, ob wir es nun wollen oder nicht. Nachdem wir nun so viel gehört haben, nun eine ganz praktische Frage. Die Antwort auf diese Frage gibt uns unser Körper einatmen, essen, Pflaumen und Weintrauben. Können Sie das noch etwas näher erläutern? Gern. Können Sie das an einem Beispiel erläutern? Ja. Wer zum Beispiel einmal durch Tragen von Modeschmuck sein ganzes Leben vor Pflaumen und Weintrauben sich unter diesen Lebensbedingungen nicht sehr wohl fühlt.